Erster schließlich bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr für uns betet, damit die Botschaft des Herrn sich schnell verbreitet und überall geehrt wird, genau wie es bei euch der Fall war. Zweiter betet auch dafür, dass wir vor bösen und ungerechten Menschen gerettet werden, weil leider nicht alle Menschen den Glauben annehmen wollen. Dritter aber der Herr ist absolut zuverlässig, weshalb er euch stärken und vor dem Bösen beschützen wird. Vierter wir vertrauen darauf, dass ihr mit der Hilfe des Herrn unsere Anweisungen befolgt, sowohl jetzt als auch in der Zukunft. Fünfter möge der Herr eure Herzen so leiten, dass ihr die Liebe Gottes erkennt und die Geduld zeigt, die Christus uns vorgelebt hat. Sechster im Namen von Jesus Christus befehlen wir euch, dass ihr euch von jedem Gemeindemitglied fernhaltet, das ein ungeordnetes Leben führt und unsere Lehren ignoriert. Siebter ihr wisst ja selbst ganz genau, dass ihr unserem Beispiel folgen sollt, da wir bei euch auch nicht faul waren. Achter wir haben von niemandem kostenlos Brot angenommen, sondern wir haben Tag und Nacht hart gearbeitet, damit wir für euch keine finanzielle Belastung sind. Neunter wir hätten zwar das Recht gehabt, Unterstützung zu fordern, aber wir wollten euch ein Vorbild sein, dem ihr nacheifern könnt. Zehnter schon als wir bei euch waren, haben wir euch die Regel gegeben, dass derjenige, der nicht arbeiten will, auch nicht zu essen bekommen soll. Elfter wir haben jedoch gehört, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen, indem sie gar nicht arbeiten, sondern sich stattdessen in fremde Angelegenheiten einmischen. Zwölfter diesen Leuten befehlen wir im Namen von Jesus Christus, dass sie ruhig ihrer Arbeit nachgehen und ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Dreizehnter ihr anderen Brüder solltet jedoch nicht müde werden, weiterhin das zu tun, was richtig und gut ist. 14. Falls jemand den Anweisungen in diesem Brief nicht gehorcht, solltet ihr euch seinen Namen merken und den Kontakt zu ihm meiden, damit er sich schämt. 15. Ihr sollt ihn aber nicht wie einen Feind behandeln, sondern ihn wie einen Bruder ermahnen, damit er sein Verhalten ändert. 16. Möge der Herr, der die Quelle des Friedens ist, euch jederzeit und in jeder Situation seinen Frieden schenken. 17. Ich, Paulus, schreibe diesen Gruß mit meiner eigenen Hand, was das Erkennungsmerkmal in jedem meiner Briefe ist. 18. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen.